Ich muss den Bischof durchaus sprechen, Herr. Du sollst nicht, sage ich hier. Jetzt in der Morgenstunde geht er lustwandeln hier und meditiert. Nein, meditiere doch vor allem erst auf mich und mein Gesuch. Das liegt mir zum Nächsten. Dein Platz ist in der Küche, dahin geh. So, in der Küche, meint ihr? Zeigt mir die. Wenn eine Küche der Ort ist, wo man kocht, so sucht ihr sie im ganzen Schloss vergebens. Wo man nicht kocht, ist keine Küche, Herr, wo keine Küche ist kein Koch. Das seht ihr, wollte ich dem Bischof sagen. Und ich tu's für wahr und seht ihr noch so schäl. Pfui, Schande über alle Knauserei. Man wird dich jagen, allzu lauter Bursch. Mich jagen? Ah, ihr spart euch nur die Mühe, ich gehe von selbst. Sucht einen anderen Koch für eure Fasten. Glaubt ihr, für Geld hätte ich dem Herrn gedient? Es gibt wohl andere Wege noch, um bessere sich durchzuhelfen für einen Kerl wie ich. Doch sah ich euren Meister durch die Straßen, das Haupt gebeugt von Alterslast, die Augen aufgespannt, als sähe er Bilder aus einem anderen, unbekannten Land. Da rief sie mir, dem musst du dienen, dem und wär's als Stallbub. Also kam ich her. In diesem Haus dachte ich, wär Gottes Frieden, sonst alle Welt in Krieg. Nun, da ich hier, muss ich sehen, wie das Brot sich abknappt, wie er die Bissen sich zum Munde zählt. Mag das mit ansehen, wer da will, ich nicht. Was sorgst du mehr um ihn, als selbst der tut? Ist er nicht kräftig noch für seine Jahre? Mag sein, doch ist's was anderes noch, was Tieferes. Dass er ein Bild mir alles Großen war und dass ich jetzt so einen schmutzigen Flecken als Geiz ist auf seiner Reinheit weißen Kleide sehe und sehen muss, ich tue auch, was ich will. Das setzt mir alle Menschen fast herab, mich selber, euch, kurz alle Welt. Seht, er ließ mich neulich rufen und gab mir Geld aus einer großen Truhe, die Küchenrechnung nämlich für die Woche. Doch ehe es gab, nahm er einen Silberling und sah ihn 10-mal an und küsst ihn endlich. Nun frage ich euch, ein frommer Mann und küsst das Geld. Ein Mann, der Hunger leidet und Spargut häuft im Säckel straff gefüllt. Wie nennt ihr das? Wie nennt ihr so einen Mann? Ich will sein Koch nicht sein, ich gehe und sage ihm's. Willst du wohl bleiben? Störst du den guten Herrn und eben heute, wo er betrübt im Innern seiner Seele, weil Jahrestag gerade, dass sein frommer Neffe, sein Attalus, nach Trier ward gesandt als Geisel. Des Herrn Neffe? Wohl, seit Jahresfrist. Und hat man nichts versucht, ihn zu befreien? Gar mancherlei, doch alles ist umsonst. Dort kommt der Herr, versunken in Betrachtung. Geh aus dem Wege, Bursch, und störe ihn nicht. Wie bleich. Jawohl, und tief betrübt. Doch sprechen muss ich ihn trotz alledem. Komm. Herr, ich entwies euch doch. Dein Wort soll aber sein, ja, ja, nein, nein. Denn was die menschliche Natur auch Böses kennt, Verkehrtes, Schlimmes, Abscheuwürdiges, das Schlimmste ist das falsche Wort, die Lüge. Wär nur der Mensch erst wahr, er wär auch gut. Wahr ist die ganze kreisende Natur. Wahr ist der Wolf, der brüllt, eher verschlingt. Wahr ist der Donner, drohend, wenn es blitzt. Wahr ist die Flamme, die von fern schon senkt. Die Wasserflut, die heulend Wirbel schlägt. Wahr sind sie, weil sie sind, weil Dasein, Wahrheit. Was bist denn du? Der du dem Bruder lügst, den Freund betrügst, dein Nächstes hintergehst. Du bist kein Tier, denn das ist wahr. Kein Wolf, kein Drach, kein Stein, kein Schierlingsgift. Ein Teufel bist du, der allein ist Lügner. Und du ein Teufel, insofern du lügst. Drum lasst uns wahr sein, vielgeliebte Brüder. Und euer Wort sei Ja und Nein auf immer. So züchtige ich mich selbst für meinen Stolz. Denn wär ich wahr gewesen, als der König mich jüngst gefragt, ob etwas ich bedürfe, und hätte ich Lösung mir erbeten für mein Kind? Er wär nun frei, und ruhig wär mein Herz. Ehrwürdiger Herr, rufst du mein Attalus? Ich ja. Wer bist du? Leon bin ich. Leon der Küchenjunge oder gar wohl Leon der Koch, will's Gott? Jawohl, wenn Gott will. Denn weder nicht, so liegst du tot an nichts. Ei, habt ihr mich erschreckt? Was willst du? Weiß ich doch kaum, was ich euch sagen wollte. Ihr macht mich ganz verwirrt. Das wollte ich nicht. Besinn dich, Freund. War es vielleicht zu klagen? Jawohl, zu klagen, Herr. Und über euch? So, über mich. Das tue ich, Freund, alltäglich. Nicht so, mein Herr, nicht so. Und wieder doch. Allein nicht als Leon, ich klage als Koch. Als euer Koch, als euer Diener, Herr, dass ihr euch selber hasst. Das wäre schlimm. Noch schlimmer Eigenhass als Eigenliebe. Denn hassen soll man nur das völlig Böse. Völlig böse. Aufrichtig, Freund, glaube ich mich nicht. Ei, was ihr sprecht, ihr völlig böse, Herr. Ihr völlig gut. Ganz völlig. Bis auf eins. Und dieses eine wäre, dass ich mich hasse? Dass ihr euch selbst nichts gönnt. Dass ihr an euch abknappt, was ihr an andere reichlich spendet. Und das kann ich nicht ansehen, ich, euer Koch. Ihr müsst einst am jüngsten Tag vertreten, wohl eure Seele, ich, euren Leib von rechtens. Und darum spreche ich hier ein Amt und Pflicht. Seht, essen muss der Mensch, das weiß ein jeder. Und was er isst, fließt ein auf all sein Wesen. Esst Fasten, kosten dir seit schwachen Sinns. Esst Braten und ihr fühle Kraft und Mut. Man kann nicht taugen, Herr, wenn man nicht isst. Ich fühle das an mir und deshalb rede ich. Solange ich nüchtern bin, ich träg und dumm. Doch nach dem Frühstück schon kommt Witz und Klugheit. Und ich nehm's auf mit jedem, den ihr wollt, seht ihr? Hast du gegessen heute schon? Ja. Das Gott, drum sprichst du gar so klug. Ei, klug nun oder unklug, wahr bleibt's doch. Den Braten nur vom Hirschkalb. Gestern noch zurück muss ich ihn schicken, ihm verkaufen. Ein Stückchen Fleisch, wie keins ihr je gesehen. Er war zu kostbar, Freund, für mich. Zu kostbar für so einen Herrn. Ei, seht, warum nicht gar? Dann hätte euch so viel als nichts gekostet. Ja, wirklich nichts. Wollt ihr ihn heute, Herr, ist noch da? Und kostet nichts. Denn seht, es ist so. Es ist ein Geschenk von frommen Leuten, wahrhaftig ein Geschenk. Lügst du? Hey, was? Weh dem, der lügt. Nunu. Verwegener. Hab ich gelogen, war's zu gutem Zweck. Was weißt du, schwacher Wurm, vom Zweck und Enden? Der oben wird's zu seinem Ziele wenden. Du sollst die Wahrheit reden, frecher Bursch. Nun also, ich hätt's herbezahlt für euch. Wozu so viel Geschrei, ich tu's nicht wieder. Hätte ich meinen Tag geglaubt, dass sowas Sünde. Geh jetzt. So lebt denn wohl. Doch noch ein Wort. Zürnt nicht, ich kann wahrhaftiglich nicht anders. So ein Herr, so brav, dass selbst die kleinste Lüge ein Notbehelfin aufbringt. Zürnet nicht, ich rede ja den Lüge nicht das Wort. Ich meine nur, dass so ein Herr... Pfui, geizig! Was hat denn Geld so Schönes, dass ihr so liebt? Wie kommst du darauf? Würdiger Herr mit Gunst, ich sah euch einen Sack mit Pfennig küssen, der oben steht im Winkel eurer Truhe. Und hier spart ihr euch ab, um dort zu sammeln? Nennt ihr das recht? Seht ihr, so sind wir quitt. Das also war. Ja, das und nicht bloß ich, auch andere Leute nehmen das euch übel. Und seht, das kränkt mich, euren treuen Diener. Da seh ich, wird Rechtfertigung zur Pflicht. Setz dich. Und höre, wie ich mich verteidige? Je, Herr. Ich sage, setze dich. Dich hat geärgert, dass ich Spargut häufe. Das Geld geküsst, das ich mir abgedarbt. Hör zu. Vielleicht, dass du mich dann entschuldigst. Als man, es ist jetzt übers Jahr, den Frieden, den lang ersehnten Schloss mit den Barbaren jenseits des Rheins, da gab und nahm man Geisel, sich wechselseits misstrauend und mit Recht. Mein Neffe, meiner einzigen Schwestersohn, mein Attalus war in der armen Zahl, die aus dem Kreis der ihren losgerissen, verbürgen sollten den erlogenen Frieden. Kaum war er angelangt bei seinen Hütern im Rheingau, über Trier weit hinaus, so brach der Krieg vom Neuen wieder los. Und beide Teile rächen an den Geiseln, den schuldlos Armen ihrer Gegner Schuld. So liegt mein Attalus nun hart gefangen, muss Sklavendienst verrichten seinem Herrn. Ach je, das Gott. Ich hab um Lösung mich verwendet. Doch fordern seine Hüter 100 Pfund an guter Münze fränkischen Gepräges. Und so viel habe ich nicht. Ihr scherzt doch nur, denn 3x100 Pfund wohl noch drüber zinst ihrem Vorstand Langres Kirchgemeine. Das ist das Gut der Armen und nicht meins. Dem Bischof gab man, dass er geben könne, des Kirchenguts Verwalter, nicht sein Herr. Doch Kleidung, Nahrung und des Leibes Notdurft, das mag der Bischof fordern wie ein anderer. Und was er daran spart, ist sein vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich hab's gewagt zu deuten. So oft ich nun ein armes Silberstück von meinem Teil erspart, leg ich's beiseite, wie du gesehen. Und mag's auch manchmal küssen, wie du mir vorwirfst. Denn es ist das Lösegeld für meinen Attalus, für meinen Sohn. Und ist schon viel im Sack? Schon bei 10 Pfund. Und 100 Zoller gelten. Herr, mit Gunst, da mögt ihr lange sparen, bis es reicht. Indes quält man den armen Herrn zu Tod. Ich fürchte, du hast recht. Je, Herr, das geht nicht. Das muss man anders packen, lieber Herr. Hätte ich 10 Burschen nur gleich mir beim Teufel. Bei Gott, Herr, wollte ich sagen. Ich befreite ihn und so auch ich allein. Wäre ich nur dort, wo er in Haft liegt. Herr, was gebt ihr mir? Das ist eine Redensart, ich fordere keinen Lohn. Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch befreie? Wäre ich nur dort, ich löge ihn schon heraus. Weh dem, der lügt. Ja so, nur Herr, mit Gunst um Gottes Willen gibt man ihn nicht frei. Da bleibt nichts übrig, als wir reden Wahrheit, und er bleibt, wo er ist. Verzeiht und Gott befohlen, ich hab's nicht schlimm gemeint. Du, Vater aller, in deine Hand befehl ich meinen Sohn. Ach, Herr, verzeiht, es fuhr mir so heraus. Weiß man doch kaum, wie man mit euch zu sprechen. Ich hatte fast ein Plänchen ausgedacht. Den dummen Teufeln im Barbarenland des Neffen Hüterseet eins aufzuheften und ihn wohl gar, wenn's gut geht, zu befreien. Doch Wahrheit, Herr... Du sollst nicht fälschlich zeugen, hat Gott der Herr im Donnerhall gesprochen. Allein bedenkt... Weh dem, der lügt. Und wenn nun euer Neffe Tropf vergeht? So mag er sterben und ich sterbe mit. Ach, das ist kläglich. Was habt ihr gemacht? Ich bin nun auch in Haft geplagt, geschlagen, kann immer ruhen, nicht schlafen, essen, trinken, solange das zarte Herrlein euch entwandt. Bei Trier, sagt ihr, liegt er, war's nicht so? Jawohl. Wie, Herr, wenn eins zum Feinde ginge, statt Attalus sich stellte dem Verhaft? Zu Geiseln wählt man mächtiger Leute, Kinder. Leon bürgt kaum für sich, wie denn für andere. Das begreift sich. Doch wenn Attalus es sehe, den Vorteil seiner Haft entspringe. Er möchte es ohne Sünde. Denn nur mit Unrecht hält man ihn zurück. Allein wie könnte ein Jüngling, weich erzogen, vielleicht zu weich, in solcher Not sich helfen, durch wüste Steppen wandern, Feinden trotzender Not, dem Mangel? Attalus kann's nicht. Doch wenn ein tüchtiger Bursch zur Seite ihm stünde, in Not den Arm ihm reichte, ihn zu euch brächte, lebend und gesund, entlass mich eures Dienstes. Was sinnest du? Ich geh nach Trier. Du? Bring euch den Neffen. Dünkt dir zu scherzen Zeit? In vollem Ernst, ich stell euch euren Sohn. Und wenn du's wolltest, wenn du's unternehmst, ins Haus des Feinds dich schlichest, ihn betrügst, missbrauchtest das Vertrauen, das Mensch dem Menschen gönnt, mit Lügen meinen Attalus befreitest, ich würd ihn von mir stoßen, rück ihn senden zu neuer Haft. Ihm fluchen, ihm und dir. Top, Herr, auf die Bedingung. Aber seht, wenn nicht ein bisschen Trug uns helfen soll, wer hilft denn sonst? Gott. Mein, dein, aller Gott. O weh, Herr. Was? Es blitzte. Wo? Mir schien es so. Im Innern hat es guten Geist geleuchtet. Der Geist des Argen fiel vor seinem Blitz. Was dir in diesem Augenblicke recht erscheint, das tu. Und sei dir selber treu und Gott. Weh dem, der lügt. So gib dir mir Vergünstigung. Tu, was dir Gott gebeut. Vertrau auf ihn. Vertraue, wie ich's nicht getan. Ich nicht, ich schwacher Sünder nicht. Leb wohl, mein Sohn. Den Winzer ruft der Herr in seinen Garten. Die Glocke tönt und meine Schafe warten. Ein armer Pilgersmann, ein armer Pilgersmann, ein armer Pilgersmann. Was ist, wer bist du? Ein armer Mann von Compostela pilgern zur Heimat weit. Wohin? Ins Rheingau, lieber Herr. Ins Rheingau? Hinter Trier. Trier? Noch 2 Meilen. Nach Trier? Gott, nimmst du mich mit, mein Freund? Nun seht denn, mein Versprechen ist erfüllt. Wir sind im Hause Kattwalds, Graf im Rheingau. Und jene Halle herbergt seine Gäste. Geladene Gäste nämlich, denn mein Freund mit Ungeladenen fährt er nicht gar sanft. So hieß es. Kattwald, der Graf im Rheingau. Da liegt er gefangen. Ihr wart so munter auf der ganzen Reise. Nun seid ihr ernst? Man wird's wohl ab und zu. Nun, Freund, zwei Worte noch. Ein Wort auch noch zu euch, so schwer mir's fällt. Ich hab euch her in dieses Haus geleitet, wich drum von meiner Straße weithin ab und muss zurück nun manche lange Meile. Die Reisezehrung ist zu Ende. Recht, gerade davon wollte ich sprechen. Auch habt ihr wohl selbst, da wir die Fahrt begannen, mir zugesichert... Reichliche Belohnung. Und nun... Seh ich dir nachgerade nicht aus, als ob von Lohn gar viel zu holen wäre. In Wahrheit fürchte ich... Fürchte nicht. Geld oder Geldeswert, das ist dir gleich. Jawohl. Nun, Geld habe ich auch wirklich nicht. Doch Ware, Freund. Etwa leichter? Nicht leichter als ein Mensch von unserem Schlag. Kurz, einen Sklavenfreund. Ja, wo wäre denn der? Ei, hier. Wo denn? Wir sind ja ganz allein. Gewiss, der Sklave ist eben unter uns. Ich bin ein freier Mann. Nun also denn, wir sind zu zwei. Ist einer nun der Sklave und du bist nicht, so kann nur ich es sein. Kurz, Freund, ich schenke mich als Sklaven dir. Auf die Bedingung, dass du mich verkaufst, und zwar im Hause hier. Der Preis ist dein und ist der Lohn, den damals ich versprochen. Hey da, vom Haus herbei! So hört doch nur! Niemand daheim! Husha, Bakan, hallo! Die Antwort ist uns etwas unverständlich. Kommt erst und seht! Was also soll es? Er ist toll! Und wer hat euch erlaubt? Ei, was erlaubt? So was erlaubt sich selbst. Wen schmerzt, der schreit. Wer seid ihr denn? Potzblitz! Und wer bist du? Und wer seid ihr? Man wird dir Beine machen. Ich bin Graf Kattwald. Kattwald, eben recht. Seht nur, an euch will mich mein Herr verkaufen. An mich? Im Grund ist lächerlich ja wohl. Wer ist der tolle Bursch? Herr? Mit Gunst, ich bin sein Sklav. Man hat mich ihm geschenkt, er will mich euch verkaufen, das ist alles. Dich kaufen? Ei, du stehlest wohl dein Brot. Wie ihr es versteht. Ich schaffe selbst mein Brot und schaff's für andere auch. Erklärt ihm das und wer ich bin und meine Qualitäten. Er ist ein Koch, berühmt in seinem Fach. So kannst du also kochen. Hört ihr wohl? Ja, kochen, Herr. Doch nur für fränkische Gaumen, die einer Brühe Reiz zu schmecken wissen, die Zutat merken und die feine Würze. Ei, essen mag ich auch. Und gern was Gutes. Wie teuer haltet ihr den Burschen da? Am Ende passe ich wirklich nicht für euch. Du sollst gehalten sein auf Wunsch und Willen. Ein Künstler lebt und webt in seiner Kunst. Ei, künstle zu, je mehr, um desto lieber. Wie teuer ist der Mann? Wenn ihr versprecht, so halte mich nicht wie die anderen Diener, als Hausgenoss, als Künstler. Ja doch. Ich dächte... Wenn ihr den Preis nicht auf der Stelle nennt, so hetze ich euch mit Hunden vom Gehöft. Bin ich denn euer Narr? Ja, wenn ich denn reden soll... Er redet nur. So meine ich 20 Pfund. Dritter, 20 Pfund aus meiner Truhe. Was fällt euch ein um 20 Pfund? Euch schämt euch, ein Künstler so wie ich. Was geht das dich an? Ich tue es wahrhaftig nicht, ich gehe mit euch. Du bleibst. Nein, nicht um 20 Pfund. Macht 30, es geht um meine Ehre. Also sollt sie haben, geht in mein Haus, lasst euch das Geld bezahlen. Ich kann nicht mehr, der Ärger bringt mich um. So soll ich denn... Geht, holt euren Lohn. Ihr aber bleibt? Ich bleibe hier mit Gott. Nun, er behüt euch, wie er euch versteht. Nun bist du mein. Nun könnte ich dir vergelten, was du gefrevelt erst mit keckem Wort. Wenn ihr schon wollt, tut's bald, denn wie gesagt, ich lauf davon. Weißt du, wie so einem Burschen jüngster ging, der uns entspringen wollte? Einem von den Geiseln jenseits des Rheins? Ach, Herr. Man fing ihn wieder und... Und? An einem Baumstamm festgebunden ward seine Brust ein Ziel für unsere Pfeile. Ein Franke, Herr. Ein fränkischer Geisel? Wohl, der Neffe. Neffe? Von des Königs Kämmerer, Clothar. Clothar, verzeih mir meine Sünde, ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Doch du bist klug, du wirst es nicht versuchen. Am Ende wirst du finden, dass dir's wohl geht. Auch mag ich dir den kecken Ton erlauben, wenn wir allein sind. Doch vor Leuten, Bursche. Was gibt's? Dort lief ein Marder grad ins Hühnerhaus. Also das ist die Best! Nun hab ich satt! Die Peitsche soll dich lärmen! Trifft die Peitsche den Koch, so rächt er sich doch. Mag die Peitsche auch kochen, solang er im Loch. Sing nicht! Pfeif auch nicht. Was sonst denn? Reden. Nun also, euer Drohen achte ich nicht. Ihr könnt mich plagen, na, ich plage euch wieder. Ihr lasst mich hungern, ich lasse euch desgleichen, denn euer Magen ist mein Untertan. Mein untergebener Knecht von heute an. Wir stehen als Gleiche gleich uns gegenüber. Drum lasst uns Frieden machen, wenn ihr wollt. Ich bleib bei euch, solange es mir gefällt, bin euer Koch, solange ich mag und will. Mag ich nicht mehr, gefällt's mir fürder nicht, so geh ich fort. Und all euer Drohen und Toben soll mich nicht halten, bringt mich nicht zurück. Ist euch so recht, so gebt mir eure Hand. Die Hand, was glaubst du denn? Ihr fallt schon wieder neuen alten Ton. Hey, Knechte, ho, kommt her und binde mich. Bring Stricke, Pflöcke, sonst geh ich fort, was wär ich da gewesen. Hey, holla, oh. Was meinst du, toller Bursch? Hier hast du meine Hand, auf dass du bleibst. Und fortgeh, wenn... Wenn du kannst und wenn du willst, setz ich hinzu und weiß, warum ich sage. Besorgst du mir den Tisch, so wie ich's mag, so soll dir Kattwalds Haus wohl noch gefallen. Und jetzt geh an dein Amt, zeig mir Proben von dem, was du vermagst. Wo ist die Küche? Na dort. Das Hundestellchen. Na, na, na, na, begnüg dich doch für jetzt. Man wird ja sehen. Nun Holz und Fett und Mehl und Würze. Frag zusammen, was Haus und Hof vermag. Hey, Knechte, Mägde! Was ist denn hier für Lärm? Psst, psst, psst, psst. Der neue Koch. Für den ihr so viel Geld? Ja, sei still. Da weißt du sonst noch beide vor die Tür. Doch wer erlaubt ihm so zu lärmen? Ein Künstlerkind. Ein großer Mann, dem's rappelt. Ich schleiche fort. Bleib du mal da und schau, ob du was absehen kannst. Doch störe nicht. Hörst du? Nur still. Mittags in der Halle. Hey, guter Freund. Hey, gute Freundin. Ei, ich mag die guten Freundinnen wohl leiden. Was macht ihr da? Ihr seht die Spalte Holz. Ich sah wohl, was ihr tut. Doch sah ich auch, dass ihr das Gut verderbt, das ihr bereitet. Seht einmal selbst. Ihr schneidet ab die besten Stücke. Hier. Au! Gott, das ist ein grober Bursch. Bewahr, jetzt spreche ich nicht mehr. Geld ist noch so viel. Es geht nicht nur daheim, ist Arbeit Lust. Hier wird sie frohne. Sie mögen zusehen, wie sie heute sich nähren. Ich will mal eins spazieren gehen. Ja, dort geht der Weg ins Freie, lass doch sehen. Das wird dir schlimm bekommen, grober Mensch. Denn kaum im Freien packen dich die Knechte. Ja so, ihr fürchtet, dass man sich verkühle. Die freie Luft ist ungesund. Recht gut. So lassen du uns miteinander plaudern. Ein feines Mädchen. Je, mein gutes Kind, kann man dir nahen, ohne viel zu wagen? Wie meinst du das? Je, trifft man ein Geschöpf von einer neuen, nie gesehenen Gattung, so forscht man wohl, ob es nicht kneipt, nicht sticht, nicht kratzt, nicht beißt. So hältst du uns für Tiere? Ei, bewahre, ihr seid ein wackeres Völkchen. Doch verzeih, vom Tier zum Menschen sind da Stufen viele. Weißt du auch, wer ich bin? Ja, doch. Ein Mädchen. Und deines Herrn, des Grafen Kattwald Tochter. Ei, liebes Kind, da bist du nicht gar viel. Ein fränkischer Bauer tauschte wahrlich nicht mit eures Herren, Herrn. Denn unter uns ein Mensch ist umso mehr, je mehr Mensch. Und hier herum mahnst ziemlich an die Krippe. Doch bist du hübsch. Und Schönheit war und ist zur Adelsbrief als Doktorhut den Weibern. Drum lass uns Freunde sein. Au, Wegner! Was sahst du wohl an mir? Was sprach, was tat ich, dass dich zu solcher Dreistigkeit berechtigt? Und wenn denn auch? Mein Kind, wohl gar ein Tränchen. Ich bitte dich, verzeih. Bist nun zufrieden? Wohlan, ich bin's. Ich mag nicht gerne grollen. Auch nahm ich es wohl minder schmerzlich auf. Ja, wies den Kühnen früher schon zurück, wenn du mir nicht gefielst. Aha. Für wahr, gleich anfangs. Sie sprechen viel von euren fränkischen Leuten, von ihren Sitten, Künsten. Und der erste nun, auf den ich stieß, so ungeschlacht und roh? Verzeih noch einmal und ich tu's nicht wieder. Wir haben unsere Weise nun erkannt. In Zukunft soll kein Zank uns mehr betrüben. In Zukunft? Was nennst du Zukunft denn? Mein Bräutigam ist hier. Und morgen schon gibt man in meine Hand drin in der Halle. Dann noch 2 Tage höchstens oder 3 und wir ziehen fort auf seine ferne Hube. So bist du Braut? Jesi, das tut mir leid. Wer ist dein Bräutigam? Wie heißt, was treibt er? Ich nenne nur den dummen Galomir. Den dummen Galomir, oh weh. Jawohl. Doch ist er unser nächster Stammverwandter und so gebührt ihm meine Hand. Ja, freilich. Und was die Klugheit, die ihm fehlt, betrifft. Mein Kind, die dummen Männer sind die Besten. So dachte ich auch. Sie lassen sich was bieten. Und fordern alles nicht nach ihrem Kopf. Doch siehst du, manchmal, wenn auch nicht so oft, spricht man doch gerne mal ein kluges Wort. Kommt dir die Lust, ein kluges Wort zu sprechen, so geh in den Wald hinaus und sag's den Bäumen. Dann kehr erleichtert in dein Haus zurück. Denn was dir selber nützt, taugt nicht für viele. Was vielen frommt, das wächst mit Gras und Kraut. Ganz fass ich's nicht. Doch will ich's also halten. Nur freilich wünscht man Antwort, wenn man spricht. Das findet sich ehmals gedacht. Doch nun, lass uns den Tag benützen, der uns bleibt. Führ mich ins Feld hinaus, zeig mir die Gegend. Auch möchte ich, wie es erfordert, mein Geschäft nach Wurzeln etwa suchen, Würze, Kräutern. O Attalus. Was sagst du? Attalus? Ist das ein Kräutlein auch? Wie du es nun nimmst. Ein nährendes. Mir nährt es Herz und Sinn. Doch will ich dich nicht eben nur betrügen, der Name eines Freunds ist's, den ich suche. Du lachst? Ei, eines Attalus gedenke ich da hier bei uns. Ein Franke? Ja, vom Rhein. Der Neffe. Ich weiß nicht, was er ist, doch liegt er hier als Geisel unseres Herrn. Das ist ein trockener Bursch. Und gut zu necken. Ich nehme dir das Körbchen und du folgst. Doch naht dort jemand. Ach, wer immer. Was kümmerst du mich, dummer Galung hier? Geh, okay, sag's dem Vater, nur mich stört das wenig. Nun komm, ehe man uns hindert. Folg mir rasch. Das geht ja rascher, als ich dachte und hoffte. Der Himmelschein kürzt ab mir mein Geschäft. Ich nehme es dankbar an. Sieh nur, hier bin ich. Bist du schon wieder müßig, wie du pflegst? Dort geh die Pferde weiden. Hier dein Platz. Oh. Und wenn sich eins verliert, so wär dir besser. Du hättest dich selbst verloren als das Tier. Geh nur. Du grober Bauer. Geh. Ich wollte vergiften, könnte ich sie mit einem Blick. Hab ich den derben Stock erst zugeschnitzt. Dann nahm mir einer nur. Verwünschtes Volk. Und auch das grobe Hemd kratzt mir die Haut. Und nichts als Brot und grüne Kost zur Nahrung. Wär ich erst wieder heim bei meinem Ohm. Der denkt nicht mein und lässt sich's wohl ergehen, indes ich hier bei diesen Heiden schmachte. Sieh, hier ist Salbei, blaues Kerbelkraut. Und dort ein Landsmann, schau nur. Attalus! Oh. Er brummte seinen Bart und schwingt den Stock, damit vermeint er an uns zu erschlagen. Ei, Gott zum Gruß, mein hochgestrenger Herr. Oh. Das ärgert ihn. Verweile hier ein wenig. Ich will zum Garten noch des Schaffers gehen. Dort wächst am Zaune schöner Majoran. Bleib nur indes, bald komme ich wieder. Jawohl. Das hier ist Kraut und das gesprengter Kohl. He, Attalus. Ruft's da? Hier, gelbe Möhren. Euer Oheim sendet mich. Wie nur? Mein Ohm? Bleibt dort und schweigt. Man darf uns nicht gewahren. Du sprachst von meinem Ohm? Dort euer Platz. Er selbst? Wenn ihr nicht bleibt. So geht denn ich. Das ist dann auch so einer wie die anderen. Sie necken mich und haben ihre Lust. Dem Mädchen, nun, dem steht's noch artig an. Doch diese groben Bursche, Gottes Wort! Ich wollte einen Streich genügte für sie alle. Noch einmal, Attalus, bleibt still und hört. Euer Oheim sendet mich, euch zu erretten. Wie fingst du das nur an? Mit Gott gelingt's. Schon fand den Eingang ich in dies Gehöft. Ich bin hier Koch. Da bist du schon was rechts. Der Herr des Hauses ist mir hold gesinnt. Ich will erbitten, euch mir zum Gehilfen. Mich zum Gehilfen? In der Küche? Wohl. Da sucht du einen anderen nur als mich. Und wenn ihr sonst gefangen bleibt, wie dann? Weit lieber hier gefangen oder sonst. Als also Schänden meines Hauses Namen. Gelt es nur euch, so wäre ich nun am Ende. Doch euer Oheim will's. Und junger Herr, da werdet ihr wohl müssen. Müssen? Ich? Ja, Herr. Und Huckback trage ich euch hinüber, wenn ihr euch sträubt. Ei, wag's nur, grober Bauer. Hier hast du noch. Nun ist wohl denn genug. Sprachst du auch zu deinem Landsmann, du? Das ist ein wunderlicher Bursch, ja. Nicht wahr? Sprecht ihr mit mir? Euch stünde ich etwa Rede. Doch jener dort ist albern und gemein. Ei, klüger wohl als du. Ja, überhaupt tu dir nicht gut, mich also zu verschmähen. Kehr ich einst heim? Wer weiß, ich nehm euch mit. Du reichtest wohl die Hand mir gar? Das nicht. Ich sehe. Es wäre denn, der König, unser Herr, erkennt euer Haus zu fränkischem Helm und Schild. Dann aber, meinst du? Dann? Oh ja. Oh nein, der hier gefällt mir, weil er leicht und froh. Du aber bist beschwerlich und zur Last. Er soll in meine Küche. So wiederholst du's? Mir als Gehilf. Der ist wohl ungeschickt. Wenn auch, er ist ein Frank und lässt sich bilden. Ich aber will nicht, sag ich noch einmal. Die Pferde hüte ich endlich, weil ich muss. Und weil es ein edles, ritterliches Tier. Doch in der Küche, eher hier am Platz, lass ich mein Leben gliederweiß zerstückt. Die streiten. Was treibt ihr hier? Wir suchten Küchenkräuter. Auch dachte ich, einen Gehilfen mir zu dingen. Hier, da mein Landsmann stand mir eben an. Allein er will nicht. Nein. Nur eben nein? Du willst nicht so. Und all dein Grund ist nein. Ich aber sage dir, wenn er in meinem Namen dich folgen heißt, so folgst du ohne nein. Sonst dürften meine Knechte an dir versuchen, ob fest das Eisen noch am Beil und spitz. Ahai, ohi, ahai, ohi. Nun stehst du da und weißt nicht, was du sollst. Und musst gehorchen doch. Ich wusste es ja. Merk wohl, wenn er dir es heißt, in meinem Namen. Doch vorderhand bleibst du hier außen noch. Mein Freund. Ja. Du schnüffelst mir zu viel herum. Spionierst, merke ich, nach allen Seiten. Du suchst wohl den Genossen dir zur Flucht. Erraten, Herr, zu zweien läuft sich's besser. Oh, hey, schon recht. Nun denn, du hast mich scherzhaft nur gesehen. Der Duldung gebe ich gern ein lustig Wort. Doch presse ich meine Finger in den Mund und ruf mein Schlachtgeschrei. Dann, guter Freund, setz Blut! Du, das ist wahr. Ich zweifle nicht. Blut, auch bei mir! Von Hühnern, Tauben, Enten. Von allem, was nicht beißt und fromm sich fügt. Was machst du da? Was soll das viele Zeug? Ist niemand hier, doch der es zur Küche trägt. Nimm du den Korb und geh. In der Tat bin ich als Träger denn in eurem Dienst. Lass mich. Wer dir bemüht an meiner Stadt? Am Ende soll ich selbst. Wer es tut mir gleich. Da hilft dem wirklich nur ein tüchtiger Stock. Bricht's einmal los. Er ist auch gar zu frech. Zu frech? Und du zu albern leerer Bursch. Du nimmst den Korb und gehst und dienst ihm hilflich. Und für der Klag, gedenke an meinen Arm, für den wird sich wohl auch der Meister finden. Du widersprichst. Er sagt ja nicht ein Wort. Nun denn hierher und fortmache den Beine. Du spießest etwa mir den Koch und brätst ihn endlich gar. Braucht deine Hände. Indes sie hier sich liebenswürdig machen, so machen wir uns fort, nicht so? Mir recht. Und wer am besten läuft, der hält nun was? Nun nichts. Hallo, das läuft. Die sind schon sehr bekannt. Und was denkst du dazu, mein armer Gallomir? Ich weiß, du denkst nicht gar zu viel. Doch sei getrost, nur noch ein Tage, zwei, so ist sie deine Frau, dann zieht ihr fort, dann nimmst du diesen Burschen etwa mit. Und macht der andere hier sich gar zu unnütz, so tun wir ihm, wie er es den Hühnern tut. Und schlachten ihn mal ab. Geduld! Zum Festschmaus ist uns ja doch vonnöten. Du dort voran. Mir wässert schon der Mund nach leckern Wissen. Trag nur hinauf und sage, es sei das Letzte. Sie mögen ihrer Lust am Weine büßen. Nun? Habt ihr überlegt? Was nur? Was ich euch sagte. Was sagtest du mir denn? Du meine Zeit, das hält doch gar zu schwer. So hört denn zu. Warum ich euch hierher geführt, ihr wisst's. Der alte Wehrwolf aber schöpft Verdacht. Ich hört ihm sagen, zieh die Tochter fort, wollt er mit ihr euch senden weit ins Land. Das wäre mir eben recht. So in der Tat. Das Mädchen ist gar hübsch. Das merkt ich auch. Sie will mir wohl. Das merkt ich nicht. Ich glaube es nun einmal. Ei, immer denn. Doch zieht mit der euch liebenden Geliebten ihr weiter fort ins Land? Wie steht's denn, Herr, mit eures Oheims Wunsch und unserer Flucht? Da hast du wieder recht. So hört denn weiter. Nur zu, das passt in meinem Plan. Mein Anschlag ging zuerst ins Ferne, weiter nach Wochen dachte ich möglich erst die Flucht. Nun hoffe ich, dass der Wein die fremden Speisen, die ich zumal gepfeffert und gewürzt, dass sie zum Trunk wie Sommerwärme laden. Davon hoffe ich, die Herren so bewältigt, die Diener ahnten treulich ihnen nach. Seht ihr die Pforte dort? Sie ist verschlossen? Na ja, doch hängt der Schlüssel nachts im Zimmer des Alten gerade über seinem Bett. Dort holt man ihn, tun Wein und Schlaf das ihre. Hört ihr? Doch klingt schon schwächer, sie sind matt. Seht, es wird dunkel oben in der Halle. Bald haben Wein und Schlaf ihr Amt vollbracht. Doch wird man unsere Flucht vor Tag gewahr, so ist noch eins zu tun. Seht dort die Brücke, so roh wie alles hier und schlecht gefügt, mit Pflöcken eingerammt die Tragepfähle. Gräbt nun ein Mann der Pfeiler einen ab, so stürzt die Brücke, wenn man sie betritt, und der Verfolger liegt im Sumpf im Graben. So ist nun zwei zu tun, doch sind wir zwei. Der eine schleicht ins Haus, indes der andere die Stützen losgräbt, wie ich euch gesagt. Wozu hier das Gerät schon in Bereitschaft? Ich dring ins Haus. Ei, wahrlich, in der Tat. Hätte ich ein Schwert, der Schlüssel wäre mein. Hätte ich so würdig. Ich will euch nicht bestreiten, andere Gaben, doch schlauer Herr bin ich. Ich schleiche ins Haus. Ihr mögt indes nach Lust im Boden wühlen. So fällt das Schwerste immer denn auf mich. So nennt ihr das Schwerste in der Tat. Nicht ruhig an, dies niedrige Gerät. Ich bin der Beste, darum muss das Kühnere mir anvertraut sein. Mir, ich dring ins Haus. Und wenn euch einer in den Gängen trifft? So packe ich ihn am Hals. Und er schreit, seht ihr. Herr kämpft mit Löwen, aber Vögel fangen, das lasst nur mir. Sonst sende ich euch zu euren Pferden wieder, da mögt ihr dann an neuem Unmut kauen, indes ich selbst die raschen Beine brauche. Euer Oheim harret euer. Hört ihr wohl? Leis mit den Abendwinden deucht mich, dringt zu uns ja sein Gebet, das schützt, das sichert. Ich möchte euch schmeicheln, wie man Kindern schmeichelt. Glaubt, Graben ist ein adelig Geschäft. Was ihr auch Großes wirkt und Großes fördert, der euch einst eingräbt, er besiegt doch alles, was in euch siegt und wirkt und prangt. Und trachtet. Ach, ja. Hier ist der Spaten. Tragt ihn wie ein Schwert. Und hier die Haue? Doch noch nicht. Noch jetzt nicht. Seid ihr noch wach? Wir sind's. So geht zu Ruhe. Wir werden's. Habt ihr euch nun satt geplaudert? Man ist nicht satt, solange noch Hunger bleibt. Wenn's euch erfreut, mir recht. Ich geh nun schlafen. Und schließest du dort oben wohl die Tür? Das ist des Vaters abendlich Geschäft. Doch heute, denke ich, unterlässt das wohl. Er hat des Weins zu viel in sich gegossen und liegt nun schon und schläft. Da mag er sehen. Ich tu nur, was mein eigenes Amt, nicht wahr? Das sollte jeder tun. So geh denn schlafen. Das ist zur Nacht der müden süße Pflicht. Und Träume wachen auf, so wie wir schlafen. Wirst du auch träumen heute? Weiß ich's. Ich weiß, fast schlummere ich schon. Gute Nacht. Schlaf wohl. Ich will. Nun geht ans Werk mit Gott. Hier das Gerät. Doch braucht es leise, dass das Ohr der Nacht nicht aufhorcht eurem Tun. Vorsicht vor allem. Steigt in den Grabe nur. Seht zu, hier geht's. Und jenen Pfeiler rechts dort grabt mir an. Der Grund ist weich, es geht so leicht wie Essen. Nun will denn ich mich rüsten an mein Werk. Sitzt denn der Kopf noch fest? Ja, noch zur Hand. Doch für demnächst möchte ich drauf nicht borgen. Mut denn, Leon. Es geht nicht gleich ans Leben. Und dann, wenn's wirklich endlich nun gelingt, und er, der gute alte Herr, so recht, mein Maulwurf. Wühl dich in den Grund. Doch lass ein Restchen Flockes nur noch stehen, sonst droht beim Rückweg selber mir die Falle. Halt doch zu laut. Doch leise. Nur auch ich. Leo! Er ist schon fort. Der freche Bursch lässt mich hier fronen, während er... Geduld. Er soll mir seinerzeit mit Wucher zahlen. Leo. Leo. Leo. Hier ist das Zimmer, habe ich recht bemerkt. Und dort der Raum, wo unser Werwolf ruht. Schläft er? Er schläft. Der Schlüssel hängt zu Häupten seines Betts. Ein rascher Griff und alles ist getan. Er wachte auch, so hilft ein Lügenkniff. Doch halt, das hat der alte Herr verboten. Ob's töricht gleich, höchst albern, lächerlich. Wer nur den Schlüssel fängt beim ersten Griff. Ich höre ihn schnarchen. Ist er so grob? Was bin ich denn so sittig? Schlüssel, sag ich. So hört. Schlüssel, sag ich, gib. Ich haue dich in 100.000 Stücke. Nun stehe Gott uns bei. Fort, dein Verräter. Wo ist der Schlüssel? Ich habe ihn nicht. Du nahmst ihn? Ja, ich nahm ihn. Nahm wo? Ich warf ihn her von mir. So, schaff ihn wieder. Man muss ihn eben suchen. Wieso? Hier ist er nicht. Ich aber will nicht wissen, wo er nicht. Ich frage, wo er ist. Das frage ich auch. Ein frecher Bursch, war das der kecke Spaß? Die tolle Kühnheit, mit der du dich ins Haus... Herr, heb den Fuß. Wozu? Hier ist er auch nicht. So machst du dich noch lustig über mich? Nun wohl. Ich zähle 1, 2, 3. Und ist beim dritten der Diebesschlüssel nicht in meiner Hand. Fährt dir mein Schwert in deine feisten Rippen? 1. Hört doch. 2. Ihr wollt doch nicht. Und? Possen! Wir haben ja dort drüben nicht gesucht. Hier ist das Kleinod, ja. Da liegt's im Boden. Es war die höchste Zeit. Doch ist der Schlüssel leichter? Oder wahrlich, mir zittert noch die Hand. Dort hängen hin. Es ist derselbe Schlüssel nicht. Dort, sag ich. Man muss den anderen suchen. So nahrst du mich von Neuem. Dort der Platz. Doch wenn's der rechte nicht. Es ist der rechte, weil du's bezweifelst, Graf. Fast glaub ich's auch. Liegt doch kein anderer ringsherum am Boden. Hier hänge ich ihn denn auf. Wo? Zeig die Hände. Hier, beide, sie sind leer. Wohl. Dort der Schlüssel. Auch gut. Nun liegt und schlaft nur aus, wenn raus. Wie wäre das? Betrunken seid ihr, ja. Oh, verdammt! Geduld, da braucht ihr schnellere Beine. Und morgen denkt nur, Herr, ihr habt geträumt. Und all das war nicht. Nun, gute Nacht. Im Grund kann man dem Burschen gram nicht sein. Er sagt gerade alles raus und ist gar lustig. Wäre ich an seiner Stadt, ich mach's nicht anders. Ja, der Schlüssel wieder da. Oh, hola, Bursch. Ja, er ist fort. Ich will von Neuem schlafen. Der Wein ist wirklich etwas schwer im Kopf. Hey, Attalus. Ich glaube gar, er schläft. Ei, immerhin, was nützt doch all sein Graben? Jetzt, da misslang, was möglich macht die Flucht. Er gräbt. Oh, dass ich ihn gering geachtet. Lasst ab! Und doch vorher noch erst versuchen, ob also festgefügt das Tor. Lass keine Wut. Die Wut ob eigenem Unsinn. Du gütiger Himmel, täuschen meine Augen. Trügt mich die Nacht. Im Tore steckt ein Schlüssel. Grab dem Attalus. Es ist nicht möglich. Wie käme er her, denn er ist kurz noch oben. Er ist's. Und Freiheit weht wie Äther durch die Fugen. So will der Himmel sichtbar seine Wege. Stehen Engel um uns her, die uns beschirmen. Du irrst. Was? Kein Engel hilft. Da, wo der Mensch mit Trug und Falsch an seine Werke geht... Mit Ruck und Falsch? Du willst entfliehen. Ich habe es nie verhehlt. Ah, ja, ja, doch. Und darum hältst du dich für wahr? Es lügt der Mensch mit Worten, nicht allein auch mit der Tat. Sprachst du die drohende Wahrheit und wir haben dennoch dir vertraut, was lüge denn, was dir erwarb Vertrauen. Drum hoffe nicht auf Gott bei deinem Tun. Ich selber war's, die dir den Schlüssel brachte. Du? Ich tauscht ihn aus, derweil mein Vater fluchte und du am Boden den Verlorenen suchtest. Du willst entfliehen? Ich will. So. Und warum? Fragst du, warum der Sklave sucht die Freiheit? Es ging dir wohl bei uns. Ich habe meinem frommen Herrn versprochen, den Neffen sein, dort jenen Attalus zurückzubringen. O, kenntest du den heilig würdigen Mann? Mir sind nicht fremd die Heiligen deines Volks. Es wandern Christenpriester wohl durchs Land, gewinnen ihrem Herrn verwandte Seelen, wofür sie Tod erdulden oft und Pein. Sie lehren einen einzigen Gott. Und wahrlich, an was das Herz in gläub'ger Fülle hängt, ist einzig stets und eins. Oh, fürchte nicht, dass bleibst du hier, ich dich mit Neigung quäle. Ich bin nicht, wie die Menschen oft wohl sind. Ei, das ist schön, das soll nur mir gehören. Auch bin ich nicht mehr mein, obwohl ich schaudernd denke, wem ich eigne. Es soll dir wohl ergehen, bleibst du hier. Mein Vater ist nur hart im ersten Zorn und jener andere... Nein, ich mag nicht. Bleib hier. Das andere gibt der Tag, das Jahr. Wie aber stünde es dann um meinen Freund? Lass ihn alleine Rettung Wege gehen. Du kennst ihn, wie er ist, wie rat und hilflos. Er fiele den Verfolgern doch anheim. Doch ist er erst befreit, dann... Hüte dich. Du wolltest sagen, dann kehr ich zurück. Du kehrst nicht wieder, bis du fort erst. Er tritt ab. Lass nur das. Kannst du mich missen, ich kann's auch. Und nun zu nötigen Dingen, wo ist dein Freund? Er gräbt dort an der Brücke. Er gräbt? Der Pfeiler einen sticht er ab, das ein sie stürzt, wird irgend sie betreten. Und der Verfolger in den Graben fällt. Nun, das ist gut. Oh. Dort steht die Pforte offen. Und doch, sieh nur, wie Trug und Arglist sich bestraft. Wie nur? Du glaubst nicht Meister nun der Flucht. Doch gehen außen Wächter, rasche Knechte, die jeden töten. Wort, das nächtlich als ein Merkmal wird gegeben. Das Wort heißt Arbogast. Arbogast. Merkt ihr's? Jawohl. Was ist nun zum Henker, warum lernt ihr? Es war der letzte Schlag. Müsst ihr drum poltern? Hier ist das Mädchen auch. Für wahr? Du siehst recht artig aus. Mit Kot bedeckt und nass. Du armer Junge. Der wollte es so. Nun aber geht ans Werk. Der Weg läuft anfangs grad, dann teilt er sich. Der eine links bringt schneller wohl ans Ziel, doch wählt den anderen rechts, er führt durchs Dickicht. Und da die unseren euch zu Pferde folgen, durchdringt ihr leicht, was jene stört und hemmt. Und kämen sie euch nach, ergreifen den Ast und fechte löwenkühn für deinen Freund. Hörst du mich, Attalus? Ich sorg um mich. Hörst du? Das klingt recht gut. Ach, nun aber geht, die Zeit vergönnt nicht Wort. Wie ihr als Räuber kamt, wie Diebe, macht euch fort. Dort stehen sie, schau! Oh, ja. Nur schnell! Oh, folg in den Lauf! Da bricht nun alles Wetter über mich. Der dumme Galo, wie da liegt er nun im Graben. Das war ein Spruch. Spruch dabei? Das trägst nur du die Schuld. Oh weh, die bringen mich nur um. Mord und Pest! Hört mich denn niemand? Knechte, Leute, Brut! Da steh ich denn und fresse meine Hut. Ist der rechte Weg. Nein, dort. Nein, hier. Dort, hat das Mädchen selber mir gesagt. Euch sagte sie? Ja, mir. Und war besorgt, weil ich durchnässt und rührte meinen Arm. So lebt denn fort in eurer süßen Täuschung. Doch läuft der Fußsteig hier. Ich gehe nicht weiter. Soll alles denn nach deinem Dünkel nur? Auch bin ich müd. Und holen sie uns ein? Wenn sie uns fangen, ei, dann geht's dir schlimm. Mich kauft der Oheim etwa dennoch los. Er kauft euch los, weil er nicht kann, nicht mag. Drum eben kam ich her. Er mag nicht, sagst du? Das ist recht schlecht von ihm. Schmäht ihr den Ohm, den frommen Mann? Wär's nicht um ihn, ich ließ euch längst im Stich. Das wär mir eben recht. Du bist mir widrig. Ihr säßt noch bei den Pferden ohne mich. Dort war mir wohl, auch hatte ich satt zu essen. Was nützt es uns, dass wir im Freien sind, wenn wir vor Mangel grausamlich verschmachten? Der Wald dehnt sich noch etwa tagelang. Und eher findet sich ein reißend Tier, das uns verzehrt, als wir, wovon wir zehren. Ja. Dann kommt. Nur schnell von hinnen. Hör erst. Das ist des Mädchens Stimme. Wess immer auch. Hier sind nur wir und Feinde, auch ist sie kaum allein. Aber sie ist, ich seh's. Nun, so verplaudern wir die Zeit der Rettung. Hier seid ihr, ja. Nun, das ist recht und gut. Sei mir gegrüßt. Was wendest du dich ab, Leo? Du fürchtest, ich verzögere eure Flucht, doch umgekehrt. Jetzt tut euch Zaudern Not. Siehst du? Was soll er sehen? Ich wollte weilen, er trieb zu gehen. Da hat er recht, du nicht. Da ihr nicht wusstet, was nur ich kann wissen. Die unsern gehen zu Ross die andere Straße, insoweit ist es gut. Doch dieser Pfad, Er trifft am Saum des Walds mit jenem anderen. Und da ihr Pferde doch nicht überholt, so wie euch schlimm, kämt ihr zu früh dahin. Im Rücken ihr aber geht ihr sicher. Nun aber noch um aller Himmel willen, wie kommst du her? Ich meinst du? Ach, ja so. Ihr habt es klug gemacht, bis nur auf eins. Ah, ihr macht alles klug. Ja, alles andere. Ihr wart kaum fort, da wollten sie mich töten. Mein Vater hob den Spieß in seiner Hand, da lief ich fort. Ein Endchen in den Wald, bei Tagesanbruch wollte ich wiederkehren. Doch kam der Tag. Da sah ich euren Fußtritt im weichen Boden kenntlich eingedrückt. Das dachte ich, das verrät sie. Und am Saum des Rasens gehend, wo kein Fußtritt haftet, bestreute ich eure Spur mit Sand und Erde. So kam ich weiter, weiter und bin hier. Und nun nicht da, kehre ich nicht mehr zurück. Was fällt dir ein? Ja, ja, bleib nur bei uns. Denk nur selbst. Kehrt nun mein Vater heim, so schlägt er mich. Und wirft mich in den Erker, wo ich schon einmal lag, wie einst die Mutter. Und dann wird jeder gal um mir, mein Mann. Ich will nicht. Ich sag euch nun, ich will ihn nicht. Nehmt mich mit euch. Ich bin euch wohl noch nütz. Ich will zu deinem Herrn, zu seinem Ohm. Und dort den frommen Lehren horchend lauschen, die er wohl weiß von Gott und Recht und Pflicht. Will mich mein Vater, soll er auch nur kommen und lernen auch. Ist er gleich grau und alt. Sie sind auch gar zu wild. Ich aber dulde es nicht. Wie nur? Leon! Ich habe meinem frommen Herrn versprochen, nichts Unerlaubtes, greulich soll geschehen bei diesem Schritt, der nur die Not entschuldigt. Habe ich den Sklaven seinem Herrn entführt, will ich dem Vater nicht die Tochter rauben und mehren so den Fluch auf unserem Haupt. Doch hör doch nur! Es soll, es darf, es kann nicht sein. Er ist nicht klug. Ei, klüger als du glaubst. Er ist der Mann des Rechts, des trockenen, dürren, das eben nur den Gegner nicht betrügt. Allein durch künstlich ungekünsteltes Benehmen, Vertrauen erregen, Wünsche wecken, denen sein wahres Wort dann poltern widerspricht, das mag er wohl. So nimm denn du mich mit. Ja doch, wie gerne. Ich dulde es nicht. Wir fragen dich auch nicht. Wir sind zu zweit, da gilt denn unsere Meinung. So trenne ich mich von diesem Augenblick. Auch das, wir helfen ohne dich uns weiter. Die Wege kenne ich alle bis zum Strom, von dort an weiß sie der. Ich weiß sie nicht. Denn, dann sind wir nahe deinem Land und jeder bringt uns auf die sichere Fährte. Viel Glück dazu. Siehst du, er streitet immer. Dann treten wir vor deinen Oheim hin und sagen ihm, dein Knecht hat schlimm getan. Wir aber halfen selbst uns, wie wir konnten. Du bist ja trüb. Ich lieh dir meine Laune. Hör doch, nun zitterst du und warst so kühn. Und wenn ich zittere, ist zum euch. Nur fort! Ich bleibe. Keine Torheit, die nur quält. Das ist kein Trupp. Ein einzelner Verirrter, der die Genossen sucht mit Hornesruf. Vielleicht könnt ihr beschleichen, ihn bewältigen. Wie immer, jetzt hinweg. Und zwar im Umkreis. Dass ihn der Tritt nicht unsere Spur verrät. Ja. Ja. Die Kleine. Oh, nach dort. Was? Was? Verirrt. Kein Mann da! Kein Mann da! Wo? Wo? Ach, weit. Heiß und müde. Ach, dort Schatten. Baum, ruh aus. Mann, ruh, dann weiter. Heiß die Haube. Noch einmal rufen. Oh, niemand hören. Wozu das Horn? Blas ab. Stoß nicht ins Horn. Oh, oh, ich bin's. Was mehr? Fangen, fangen. Was brauchst du fangen, die du ja schon hast? Lass mir ein bisschen Raum, sitz ich zu dir. Du wirst mich doch nicht fürchten. Du, Schuld an allem. Ich? Was fällt dir ein? Der Vater. Na nun, er wird wohl etwas zürnen. Doch spreche ich ihn, setzt alles sich ins Gleise. Nun, dann bist du mein Bräutigam und ich die Braut. Du wirst mich schützen. Ei, das gefällt dir. Du. Wie nicht? lachst du? Ha, ha, ha, ha. Je, weil ein wenig ich gelacht hast, du im Graben fließt. Das war ein Sprung. Schmerz noch etwa? Und auch der Fuß? Ein Ehemann muss an manches sich gewöhnen. Nun ziehst du aus und willst die beiden fangen? Go, go. Nur mich allein? Wo bleibt dein Mut? Nein, nein, du selber musst die Flüchtigen haschen. Sind zwei, doch du bewaffnet. Hier lehnt dein Spieß. Oh. Er liegt auch gut am Boden. Und hier dein Schwert. Das gut und starke. Doch schmucklos. Was gibst du mir so? Knüpf ich dir ein Wändchen? Das etwa blau ich trug an meinem Hals. Wie schau nur dies. Das knüpf ich an dein Schwert. Blau. So knüpf ich denn. Dann so. Und wieder so. Wie? Ich bin doch allzu scharf gelaufen. Nun steht es schön, nicht wahr? Ei, ei, wie artig! Du! Bleib sitzen, Herr! Ihr seid in unserer Macht! Du, reg dich nicht, sonst bringen sie dich um! Mich weht es an. Hab ich doch nun ein Schwert! Ei, das ist gut! Ei, das ist gut, für wahr! Mir tut leid, muss also ich an euch die Worte richten. Mit dieser Schnur bin ich genötigt, Herr, zu binden euch an dieses Baumestamm. Es hält nicht lange gegen eure Kraft. Doch sind wir fern, kehrt ruhig zu den Euren. Ich halte dir den Spieß. Doch regt er sich, ist flugs er wieder dort in deiner Hand. Du, du droh ihm auf. Hier bin ich. Euch wird kein Leid, wenn ihr euch fügt. Du, bind ihn fest, der hat wohl Kraft für viele. So, es ist getan und wohl für jetzt genug. Kommt, Dattelus. Ihr seid mir anvertraut. Ich nicht. Da sorge ich dir nur selbst für mich. Wir gehen nun gerade in den Wald hinein. Leb wohl denn, Galomir. Auf lange, hoffe ich. Und kehrt ihr zu dem Vater dieses Mädchens? Sagt ihm nicht, ich hätte... Ich selber, meinst du nicht? Ich selber nahm die Flucht. Nun sei bedankt für alle Sorglichkeit um meinen Ruf. Doch weiß ich ja, dass du die Wahrheit sprichst. Drum lass uns schweigen, dann sind wir am wahrsten. Komm, Adalon. Ja, kommt. Er regt sich immer... Ich dächte, ein Ringer streich. Was fällt euch ein? Kommt fort! Schon kalt. Mord. Jona. Das Band. Geht nicht. Und dort, mein Horn. Blas an. Geht auch nicht. Verdammte Schulken! Oh, sei ruhig, Mann. Der Arm. Es geht. Der Arm. Geht. Galomir, der Arm. Ah. Er blüht. Wo bin er? Da! Männer, da! Heran! Da! Seid ihr's? Ja! Seid ihr die Flüchtigen? Kommt dort hinüber, dort ist unser Pfad! Da! Allein der Herr befahl! Nein, da! Doch, sie entwischen uns, ich sag's euch, Herr, nach dort austreffen, allseits sich die Pfade! Ich selber sie gesehen, gebunden, da! Sie banden euch? Nur da! Und mir ein Waffen! Dunkle Nacht. Und dunkel wie das All ist meine Brust. Da liegen sie und schlafen wie die Kinder. Ich aber wie die Mutter bin besorgt. Oh, dass ein Teil doch jenes stillen Glücks, die Freudigkeit am Werk, mir wär beschieden. Die Stadt hier deucht mich Metz, der Feindeburg, wo sie die Wache halten übers Land. Ist die im Rücken, nähert sich die Heimat. Und wenn wir nun vor meinem Herrn stehen, wie tritt mit eins sein ehrfurchtheischen Bild durch Nacht und Dunkel vor mein irres Auge? Sein letztes Wort war Mahnung gegen Trug. Und nun, wie bunt was alles wir vollführt. Die Tochter aus dem Vaterhaus geraubt, geraubt. Gestattet mindestens, dass sie folge. Wie werde ich stehen vor meines Herrn Blick? Und dann, was wird aus ihr, die uns gefolgt in kinderhaft unschuldigem Beginnen? Ich kann nicht glauben, dass sie jenen liebt. Und doch geht jedes Wort, das sie ihm gönnt, wie Neid und Hass durch meine trübe Seele. Nur in der Nacht, wo erst, da fiel ihr Haupt im Schlaf herabgesenkt an meine Brust. Ein stärkerer Atemzug klang wie ein Seufzer. So warm das Haupt, so süß des Atems wehen. Mir drang es fröstelnd bis ins tiefe Mark, vielleicht denkt sie an ihn. Da stand ich auf, gab einem anderen Kissen ihre Schläfe und ging heraus und plaudere mit der Nacht. Der Osten graut, der Tag scheint's will erwachen. Vielleicht erkenne ich nun des Weges Spur. Vielleicht, dass in der sonderbaren Öde ein Wanderer. War das nicht ein Schritt? Was soll die Vorsicht da, wo Vorsicht hemmt? Ist hier ein Mann? Geht jemand diese Wege? Nun wieder still. Doch nein. Wer geht? Gibt Antwort! Die Antwort hier. Verrat! Zum Selbstverräter. Fort! Ehe nicht mein Amt vollendet, fängt mich niemand. Wo habt ihr sie? Dort einer. Nun, wo der, dort sind die anderen auch. Kommt nur heran. Du hast du das Mädchen? Wo? Seid ruhig nur, sie können nicht entrinnen. Wollt ihr das Mädchen, eures Herren Tochter? Ich will sie bitten, dass sie mit euch zieht und geht sie gut. Wo nicht, so steht mein Blut für sie auch ein, wie ganz wie in den anderen. Wo sind die beiden? Sprich, ihr hieß kein Leugner. Ich leugne nicht und habe nicht geleugnet. Hier sind sie, schaut. Doch haltet euch entfernt. Rührt euch die Unschuld nicht ob ihrem Haupt. Wie Gottes Atem weht des Schlafes Atem aus ihrer Brust und ist sie dort bei ihm. Sprecht leise, dass sie sie nicht weckt. Nun aber noch. Der Erste, der sich naht, der fällt ein Opfer seines raschen Eifers. Ist's einer auch nur, tut's doch allen gleich. Wozu auch ohne Not? Er hat ein Waffen. Hier ist der Metz, der unser starke Feste. Brauch einer dort ans Tor, wir stehen und wachen. Nun denn, sie haben mich umstellt mit Netzen. Da hilft denn einer nur und der bist du. In deinem Auftrag ging ich in dies Land, durch meines Herren Mund hast du gesprochen. Oh, nimm die Hilfe nicht, bevor sie half. Ich weiß, Unmögliches scheine ich zu heischen, doch ist ja möglich das nur, was du willst, und was du nicht willst, das nur ist unmöglich. Um mich nicht flehe ich, nein, für ihn, um sie. Ein Menschenleben, ach, es ist so wenig, ein Menschenschicksal aber ist so viel. Beschirm sie gegen Feinde, gegen sich. Das Mädchen, zu den ihren heimgekommen, wird im Gewöhnen wild und arg wie jene. Und Attalus, wir wissen's beide, Herr. Er ist nur schwach. Kehrt er in neue Haft, fällt er verzweifelnd ab von deinen Wegen. Sein Oheim aber segnet sich und stirbt. Das soll nicht sein, das darf nicht, nicht wahr? Nein! Er ist verwirrt und spricht mit Luft und Wolken. Da kommt niemand noch. Horch, welch bekannter Klang. So tönen ja der Christen fromme Zeichen. Die Gläubigen versammeln zum Gebet. Du irrst. Da drin sind keine Christenvölker. Da ehrt man Wotan und den starken Teut. Man kommt. Wohlan. So gilt es denn das Letzte. Ich bitte nicht mehr Hilfe. Nein, ich fordere. Ich bitte immer noch. Ich bitte, Herr. Als ich von deinem frommen Diener schied, da leuchtete ein Blitz in meinem Innern. Von Wundern sprach's. Ein Wunder soll geschehen. Und so begehre ich denn, ich fordere Wunder. Halt mir dein heilig Wort. Weh dem, der lügt. Die sind die Unser nicht. Hier, Feinde. Greift. Ist das nicht Metz, der Unsern starke Feste? Noch ehe gestern war's der euren Stadt. Ein Überfall bei Nacht gab sie uns eigen. Und schon tönt heller Klang der frommen Glocken, in Eile aufgerichtet zum Gebet und lockt zu glauben, die da liebend hoffen. Hört ihr? Der fromme Kirchenvogt, dort kommt er, seht. Ergebt euch Gott und uns. Dort euer Ohm, lauft hin. O Herr, mein Herr. Mein Attalus, mein Sohn. Gott, deine Gnade. Edrita, schau, da sind wir bei den Unsern. Ja, so, du bist im Ganzen doch der dunkle Fleck. Bin ich? Da muss ich mich denn selber reinen. So halte ich dich in diesen meinen Armen. Ich habe viel um dich gesorgt, mein Sohn. Nicht nur, wie du der Haft wohl frei und ledig, nein, um dich selbst, um all dein Sein und Tun. Ein Schleier fiel von dem bestochenen Auge. Du bist nicht, wie du sollst. Wir wollen sehen, ob wir durch Sorgfalt künftig das ersetzen. Nun aber sag, kamst du allein hierher? War nicht ein anderer bei dir, den ich sandte? Dort steht er, dem ich's danke. Dort mein Schutz. Ach du, mein toller Bursch. Mein wackerer, treuer. Hier meine Hand. Nicht küssen. Drücken. So. No. Hübsch gelogen? Brav dich was vermessen? Mit Lug und Trug verkehrt? Ah ja, ich weiß. Nur gar so rein ging's freilich denn nicht ab. Wir haben uns gehütet, wo wir konnten. War stets und ganz, war nur der Helfer, Gott. Das ist er auch in allen seinen Wegen. Und so in seinem Namen bitte ich euch, lasst frei die Männer hier, gönnt ihnen Heimkehr. Es wäre denn, es fühlte einer Trieb im Schoß der Kirche. Nun, sie wollen nicht. Hier ist kein Zwang. Am Ende zwingt die Wahrheit jeden doch. Zieht hin in Frieden. Dieser. Wer nützt die Freiheit, die sie gönnen, ist es gereut. Sie sind wohl töricht genug. Ihr steht noch immer da? Folgt nicht zur Stadt? Hier ist noch eine, Herr, die deiner harrt. Sie ist des Katwald, meines Hüters Tochter. Leon, tatst du mir das? Verzeiht, Herr. Er wird euch sagen, dass nicht er es war, dass wider seinen Willen fast ich folgte. Auch ist es so. Was brachte dich dazu? Was mich zuerst zu diesem Schritt bewog, ich wusste es damals nicht. Nun aber weiß ich's. Doch sei es vergessen auch für jetzt und stets. Der zweite Grund, der edlere, der reine, er bleibt wie damals, also jetzt und immer. Du botst nur erst den Männern unseres Volks der Kirche Heil, sie aber wollten nicht. Schau eine hier, die will. Nimm auf mich in die friedliche Gemeine. Und ohne deines Vaters Willen denn? Holt er sie selbst, gib ihm zurück die Christin. Dem Christen nur, vertrau ich, gibst du sie. Mir ziemt's zu kargen, nicht mit dem, was aller. Und deinen Vorsatz weiß ich nicht zurück. Und dann noch eins. Ich will ihr wohl, o Herr, und wenn... Was nur? Wenn du's gestattest, wollte ich... Was Neues denn? Das war sonst nicht dein Sinn. Als ich gefangen lag in harten Banden, war sie die Einzige, die nicht rau und wild. Dann auf der Reise hielt sie sich an mich, nahm meinen Arm und sonst auch. Herr, du siehst. Ich sehe, dass sie hold und wohlgetan. Auch stammt sie von dem Grafen her im Rheingau. Und also meinst du auch dir ebenbürtig? Gib nicht für einen Ahn, so alt er ist, den Ältesten auf, den Ersten aller Ahnen. Ihn, der da war, eh noch die Sonne war, der niedern Staub geformt nach seinem Bild. Des Menschen Antlitz ist sein Wappenschild. Ich hatte andere Absicht wohl mit dir, doch wenn es Gottes Wille nun. Und du? Ich denke, vorerst in Einsamkeit zu leben. Was du so dann gebeutst, das will ich tun. Die Zukunft mag den lehren, was sie bringt. Vorerst reiche mal Schützer deine Hand. O Herr! Was ist? Warum stehst du so fern? Ich nahe denn, um Urlaub zu begehren. Urlaub? Warum? Das Reisen wird Gewohnheit, reißt einen nur ein Stück mal in die Welt. Und dann, ihr wisst, mich trieb wohl stets die Lust im Heer des Königs. Das wär's? Ja, das ist's. Dich treibt ein anderer Grund. Für wahr kein anderer. Weh dem, der lügt. Man sollte ja doch meinen... Noch einmal, weh dem Lügen und der Lüge. Nun, Herr, das Mädchen liegt mir selbst im Sinn. Will sie mich nicht, mag sie ein anderer haben, doch eben zusehen, wie man sie vermählt. Leon. Ja, du. Leon und ich? Wie nur? War ich gleich anfangs dir denn nicht geneigt? Doch in der Folge kam's Kapitel anders, du gingst mit Attalus. Ei, gehen musste ich, du aber stieß es grausam mich zurück. Es war ja wegen dem. Er litt es nicht. Sollte ich mit Raub und Diebstahl zu ihm kehren? Du aber stahlst mein Inneres und hast... Und willst dich doch vermählen? Ich? Oh nein. Wer deutet mir die bunt verworrene Welt? Sie reden alle Wahrheit, sind drauf stolz. Und sie belügt sich selbst und ihn, er mich und wieder sie. Der lügt, weil man ihm log. Und reden alle Wahrheit. Alle. Alle. Das Unkraut, merke ich, rottet man nicht aus. Glück auf, wächst nur der Weizen etwa drüber. Es steht nicht gut für uns. Was denkst du so? Ich denke, Herr, das Mädchen dem zu gönnen, der mich gerettet. Ach, und den sie liebt. So recht, mein Sohn. Heb nur dein Aug vom Boden. Du warst getäuscht im Land der Täuschung, Sohn. Ich weiß ein Land, das aller Wahrheit thront, wo selbst die Lüge nur ein buntes Kleid, das schaffend er genannt, Vergänglichkeit. Willst du, so folg wie früher war bestimmt. Dort ist ein Glück, das keine Täuschung nimmt, das steigt und wächst bis zu den spätsten Tagen. Und diese da, ja? Sie mögen sich vertragen. In der Reihe »Das große Welttheater« brachten wir als Wiederholung aus dem Jahr 1963 das Lustspiel »Weh dem, der lügt« von Franz Grillparzer. Für den Rundfunk bearbeitet von Leopold Lindberg. Musikalische Leitung Otto Walter. Die Personen und ihre Sprecher waren Gregor, Bischof von Chalon, Heinz Wöster. Attalus, sein Neffe, Andreas Wolf. Leon, Küchenjunge, Peter Prollier. Katwald, Graf im Rheingau, Fred Hennings. Edrita, seine Tochter, Aglaya Schmidt. Galomir, ihr Bräutigam, Heinrich Schweiger. Gregors Hausverwalter, Wilhelm Schmidt. Schaffer, Karl Blüm. Knecht, Johannes Neuhauser. Pilger, Otto Kerry. Fränkischer Anführer, Wolfgang Gasser. Aufnahme und Schnitt, Christine Rosinger. Tontechnik Oskar Jantsch. Regieassistenz Emmy Kern. Regie Leopold Lindberg. Es war dies eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen Rundfunks und der Schweizer Radiogesellschaft mit dem Österreichischen Rundfunk Landesstudio Wien.